Scharen verkündigten den dritten Tag, Gott preisend und sprechend. Stimmt an die Seiten, ergreift die Leier, aus neuem Lobgesang erscheint, du lobende Pferde, mächtige Ton. Du lobende Pferde, mächtige Ton. Höhe und Himmel und Himmel begeilen die leisem Gang und Schlaf. verkündigten den vierten Tag mit himmlischem Gesang. Seine Macht ausrufen, also ich will. Thank you. Thank you. ein jedes lebende Geschöpf, das sich bewegt, und Gott segnete sie, sprechen.